ein Schatten, der dich zwingt zu. Ist ein Kampf, plötzlich du. Warum wollt sie gehen, weiß es nicht, glaubt es an Chef. Sagt die falsche. Fühlt die Liebe uns noch im Bewehr. Jetzt such ich den Ort für stillen Schmerz. Ich glaub es am besten wird. Warum wollt sie gehen, weiß es nicht, glaub es an Chef. Doch schön noch gestern.